ob stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht. Der Tag blühen heiß oder eiskalt die Nacht. Bestaunt sind die Gesichter, doch froh nicht unser Sinn, ja unser Sinn. Es braust unser Panzer im Sturm mit dahin. Ob stürmt oder schneit, und die Sonne uns lacht. Der Tag blühend heiß oder eiskalt die Nacht. Bestaunt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn, ja unser Sinn. Es braucht unser Panzer im Sturm. Sing. Louder. Der Tag blühend heiß oder eiskalt die Nacht. Bestaunt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn, ja unser Sinn. Es braust unser Panzer im Sturm mit dahin. Ob stürmt oder schneit, ob die